im Zusammenhang damit, dass sich die feindseligen Kräfte, die über die Donnerschläge des Sieges, die die auf die Selbstverteidigung gerichtete Rüstungsindustrie der TVRK serienweise und hintereinander ertönen lässt, erschrocken sind, für die niederträchtigen Sanktionen und den Druck auf die TVRK hartnäckig einsetzen, gab ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK am 4. Juni eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Am 3. Juni fabrizierte der UNO-Sicherheitsrat wiederum eine Sanktionsresolution, in der der Start der ballistischen Raketen der TVRK für die Verstärkung der Atomstreitkräfte problematisiert wurde. Diese Resolution, die die USA und China nach einer langen Beratung entworfen haben sollen, bestimmt die Organisationen und einzelnen Personen, die mit dem Atom- und Raketenprojekt der TVRK zu tun haben, zu den Objekten der zusätzlichen Sanktionen. Zuvor gaben die USA ihrerseits die separate Sanktionen gegen Nordkorea bekannt, bei denen auch die zweite Sanktionen gegen die Unternehmen und einzelnen Personen der Drittländer, einschließlich Russland, die mit der TVRK in Verbindung stehen sollen, enthalten sind. Die Sanktionsresolution, die zwei Länder im Hinterzimmer willkürlich fabriziert haben, im UNO-Sicherheitsrat zwangsweise durchgebracht und unter dem Deckmantel einmütiger Wille der Völkergemeinschaft aufgezwungen wird, ist ein deutlicher Ausdruck der Eigenmächtigkeit und Willkür dazu, bei Verletzung der internationalen Gerechtigkeit ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Die Verstärkung der Atomstreitkräfte der TVRK ist die gerechte Ausübung ihres Souveränitätsrechts, die es zum Ziel hat, die beispiellose Bedrohung durch die USA mit Atomkrieg und ihre Machenschaften zu Sanktionen und Druck zu vereiteln, den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region zu verteidigen und die wahre internationale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Diesmal haben sie auch vom angeblichen Dialog geredet. Aber es ist völlig absurd, dass sie mit einer ungerechten Voraussetzung den stärksten Druck ausüben und dabei vom Dialog sprechen. Die feierlichen Donnerschläge von höchst präzisen Zuzeraketen verschiedener Sorten werden weiterhin serienweise und hintereinander die Welt erschüttern, bis die USA und ihre Handlanger die Ursache der Atomfrage der koreanischen Halbinsel und den Weg zu deren Lösung finden und eine richtige Wahl treffen.